Erster der König sandte Boten aus, damit sich alle führenden Männer von Juda und Jerusalem bei ihm versammelten. Zweiter danach ging der König mit allen Bewohnern Judas zum Tempel, wo er ihnen das gesamte Gesetzbuch laut vorlas. Dritter an der Säule stehend schloss der König einen Bund mit Gott, während das Volk versprach, alle Gebote treu zu halten. Vierter der König befahl den Priestern, alle Gegenstände für fremde Götter aus dem Tempel zu entfernen und sie draußen zu verbrennen. Fünfter er setzte die Priester ab, die früher den Götzen oder der Sonne und dem Mond Opfer dargebracht hatten. Sechster das Bild der Aschera ließ er aus dem Tempel bringen, verbrennen und den Staub auf die Gräber des Volkes streuen. Siebter außerdem riss er die Gebäude am Tempel ab, in denen verbotene religiöse Handlungen und Webarbeiten stattfanden. Achter er holte alle Priester aus den Städten Judas und zerstörte die Opferstellen im ganzen Land, um sie unrein zu machen. Neunter diese Priester dürften zwar nicht am Altar in Jerusalem dienen, aber sie erhielten ihren Anteil am Brot ihrer Brüder. Zehnter er machte den Ort im Hinnomtal unrein, damit niemand mehr seine Kinder als Opfer durch das Feuer gehen ließ. Elfter die Pferde und Wagen, welche die früheren Könige zu Ehren der Sonne aufgestellt hatten, ließ er entfernen und verbrennen. Zwölfter der König zerstörte die Altäre auf den Dächern und in den Vorhöfen, bevor er den Schutt in das Kidrontal warf. Dreizehnter er machte auch die Kultstätten unrein, die Salomo einst für die abscheulichen Götter der Nachbarvölker östlich von Jerusalem gebaut hatte. Vierzehnter er zertrümmerte die heiligen Steine und füllte die Plätze mit Menschenknochen, damit diese Orte für immer unrein blieben. Fünfzehnter sogar den Altar in Bethel, den Jerobeam zur Sünde Israels errichtet hatte, riss er ab und verbrannte alles zu Staub. Sechzehnter als Josia die Gräber am Berg sah, ließ er die Knochen verbrennen, um den Altar nach Gottes Wort zu entweihen. Siebzehnter er fragte nach einem Grabmal und erfuhr, dass dort der Prophet ruhte, der diese Taten lange zuvor angekündigt hatte. Achtzehnter deshalb befahl er, die Knochen dieses Mannes und des Propheten aus Samaria in Frieden zu lassen. Neunzehnter Josia zerstörte auch alle anderen Tempel in den Städten Samarias, weil die Könige Israels dadurch Gottes Zorn erregt hatten. Zwanzigster er tötete die dortigen Priester auf ihren eigenen Altären und kehrte nach diesen Taten schließlich nach Jerusalem zurück. 21. Der König befahl dem ganzen Volk, das Passafest für Gott so zu feiern, wie es im Gesetzbuch geschrieben steht. 22. Seit der Zeit der Richter war kein so großes Passafest mehr gefeiert worden, weder unter den Königen Israels noch Judas. 23. Erst im 18. Jahr der Herrschaft von König Josia wurde dieses besondere Fest in Jerusalem wieder richtig begangen. 24. Josia entfernte auch alle Wahrsager und Götzenbilder aus dem Land, damit die Worte des gefundenen Gesetzes in Kraft traten. 25. Es gab vor ihm keinen König, der sich Gott so vollständig hingab, und auch nach ihm kam kein vergleichbarer Herrscher. 26. Trotzdem ließ Gott nicht von seinem großen Zorn ab, da Manasse ihn zuvor durch viele schlimme Taten gereizt hatte. 27. Gott sagte, dass er auch Juda verstoßen werde, obwohl er Jerusalem und den Tempel früher als seinen Wohnort erwählt hatte. 28. Alle weiteren Taten von Josia und seine gesamte Geschichte sind im Buch der Chronik der Könige von Juda aufgezeichnet. 29. Während seiner Regierungszeit zog der Pharao Necho gegen Assyrien, und Josia wurde im Kampf bei Megiddo von ihm getötet. 30. Seine Diener brachten ihn tot nach Jerusalem, woraufhin das Volk seinen Sohn Joahas zum neuen König salbte. 31. Joahas war 23 Jahre alt, als er König wurde, aber er regierte in Jerusalem nur für 3 Monate. 32. Er tat jedoch Dinge, die Gott missfielen, da er dem schlechten Beispiel seiner Vorfahren folgte. 33. Pharao Necho nahm ihn in Ribla gefangen und verlangte von dem Land eine sehr hohe Summe an Silber und Gold. 34. Der Pharao machte Eliakim zum König und nannte ihn Joachim, während er Joahas nach Ägypten mitnahm, wo dieser starb. 35. Joachim zahlte das verlangte Geld an den Pharao, indem er von jedem Bürger im Land eine entsprechende Steuer einforderte. 36. Joachim war 25 Jahre alt, als er seine Herrschaft begann, und er regierte insgesamt 11 Jahre in Jerusalem. 37. Auch er tat, was in Gottes Augen böse war, genau wie es seine Väter vor ihm getan hatten.